Also was mich stört bei Brückners Diktion, wenn er Marxismus sagt, ist das ziemlich lax. Ja, also er unterscheidet kaum zwischen, wo ich jetzt ganz streng gucken würde, zwischen Marx'scher Theorie, das Wort kommt bei ihm praktisch nicht vor, dann sagt er gleich Marxismus, da muss man genau gucken im Kontext, was meint er jetzt. Oder eben diese Marxismen oder dieser Marxismus-Leninismus, diese Gestalt halt, die er manchmal dann näher bezeichnet, auch eher abwehrt. Aber Marxismus, das kann bei ihm diesen oder jenen Klang haben, Konnotation. Was meint ihr jetzt gerade konkret? Das muss man dazu sagen. Und ich weiß nicht, wie es in den Vorlesungen der Geschichte, da ist er sehr viel präziser, auch begrifflich, finde ich. Also da läuft er erst zur Hochform aus, auf in diesen Vorlesungen. Ein Berufsverbot kann auch Vorteile haben, sage ich mal ganz zynisch. Da kann er sich so voll drauf konzentrieren, das merkt man. Das merkt man, da läuft er zur Hochform auf. Da kann man also heute auch, das ist in so vielen so aktuell, da kommen mir das vor, die Frage, die Problemstellung, der Problemaufriss. Er hat hier im Provokationsaufsatz auch dezidiert eine Stelle, also ausdrücklich eine Stelle, wo es genau der gibt. Das hat, was ich ganz überschlagen habe, war ja der Hinweis, das habe ich auch einfach nicht geschafft, auf diese Arbeit, wo er sich eigentlich so zum ersten Mal ausgewiesen hat als Wissenschaftler, jetzt veröffentlichungsmäßig, zur Sozialpsychologie des Kapitalismus, Sozialpsychologie der antiautoritären Bewegung. Ich dachte immer, das wäre früher, das wäre in den 60er, das muss aber erst so auch 1972 oder so gewesen sein. Und da hat er das mal alles sozusagen auch auf ein hohes theoretisches Niveau rauf transformiert, was er sonst so verstreut in Aufsätzen und essayistisch mehr von sich gegeben hat, auch statistisch untermauert. Und da kommt es ihm nur, sobald ich meinen Blick darauf das trifft, kommt es ihm immer darauf an, in Sozialpsychologie des Kapitalismus zu zeigen, die sind Opfer einer strukturellen Gewalt. Es geht mir immer um die Heranwachsenden sozusagen als so einen Kern, das sich noch verändern will. Das ist auch ein Theorem von ihm. Die Klasse oder die Gemengelage der Klassen, ob du dann um diese Mittelklassenkinder, was immer Mittelklasse sein, hinzunimmst oder nicht. Es geht immer um die Heranwachsenden, die sozusagen noch nicht vollkommen konditionierten, Heranwachsenden und natürlich auch die Kinder und Jugendlichen. Er kommt immer ein Goethe-Wort auch. Mehrmals kommt dieses Goethe-Wort. Warum denn aus so, ich kann es jetzt nur sinngemäß wiedergeben, warum denn aus so liebenswerten Kindern so fiese Erwachsene werden? Diese Frage hat Goethe mal in so einem Tischgespräch mit Eckermann oder sowas gestellt oder als Aphorismus und das beantwortet er immer. Und er sagt, ja, die bürgerlichen Verhältnisse, die bürgerliche Akkommodation, die macht die liebenswerten Kinder zu solchen, und das ist so ein richtiges Leitmotiv von ihm, ja. Was passiert heute? Wie werden aus liebenswerten Kindern, und die gar nicht so liebenswert sind, ja, da macht er sich auch keine Illusionen, aber aus Kindern, die noch offen sind für ein emanzipatorisches Verhalten, ohne dass das jetzt irgendwie der unverdingliche Rest wäre oder so, die unterliegen diesen Strukturen der Gewalt von der Geburt an und was weiß ich schon vorher, aber irgendwie sind sie noch nicht so fertig, noch nicht so festgeklopft. Das Thema, das Leitmotiv der Normalität, der Normalisierung kommt je länger, je mehr auch in den Vorlesungen dann ganz stark bei ihm raus. Was heißt diese Normalisierung durch die bürgerliche Gesellschaft? Und dann sagt er, da ist gegen die strukturelle Gewalt, die das anrichtet, die Individuen zurichtet, zu fiesen Erwachsenen oder zu sklavischen Erwachsenen, da ist sowas wie Gegengewalt, die Affekte, so unschön sie sind, ja, die sind psychoanalytisch und analytisch-sozialpsychologisch zu bejahen, als genau diese Akte, die Erfahrung ermöglichen. Zum Beispiel hier abschließend in dem Provokationsaufsatz,